1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die letzte Sendung in diesem Jahr ist das jetzt hier. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen dann ab nächste Woche in die Weihnachtspause. Und falls ich das im Eifer des Gefechtes am Ende der Sendung vergessen sollte oder nicht richtig sagen sollte, wann wir sind wieder da am 7. Januar, in der Nacht vom 7. auf 8. Januar. Aber heute sind wir nun auch noch da und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Hassan und Hassan ist 32. Guten Morgen, Hassan. Guten Morgen. Guten Morgen. Über was reden wir beide? Ich bin Satanist. Seit 16 Jahren, bin jetzt 32 Jahre alt und mein Problem ist, ich möchte da raus. Du bist Satanist? Ja. Du bist Satanist seit 16 Jahren? Ja. Was ist ein Satanist? Wir verbringen unsere meiste Zeit am Friedhof, wir machen Opferrituale, wir machen schwarze Magie, wir legen Karten, Gläser, Rücken. Mhm. Ihr macht Opferrituale, was ja. Opfert ihr und wie? Wir benutzen, da wir selbst sehr tierlieb sind, nehmen wir eigentlich schon tote Tiere und opfern die symbolisch. Die Satanisten sind tierlieb? Also ich bin da dagegen, dass man lebendige Tiere opfert, da bin ich dagegen. Aber das gibt es wahrscheinlich in dieser Szene schon, oder? Natürlich, aber wie schon gesagt, da bin ich dann nie dabei, weil ich sage, ich möchte damit nichts zu tun haben. Wie geht denn, beschreib mal so einen Opfervorgang dann mit einem toten Tier. Wie geht das? Wo macht man das und wie läuft das ab? Das läuft auf dem Friedhof ab. Mhm. Und man legt es dann praktisch auf das Grab, das man sich aussucht. Wir haben natürlich auch schon sehr viel mit der Polizei Probleme gehabt. Mhm. Aber man legt es dann auf das Grab und spricht dann eine satanische Formel. Das macht aber alles der Zeremonienmeister. Also da haben wir ja nichts mit zu tun. Wir sind einfach nur dabei. Wird das nachts gemacht? Ja. Also ihr lasst euch dann auf einem Friedhof einschließen und ganz genau. Wartet. Muss es dunkel dabei sein? Es muss sein, Mitternacht, ja. Und das Grab, das ihr euch aussucht, nach welchen Kriterien wird das ausgesucht? Das sucht der Zeremonienmeister aus. Mhm. Wie hinterlasst ihr das Grab, wenn ihr das alles beendet? Also es wird danach gereinigt. Mhm. Ist ja auch erstaunlich. Ich hätte jetzt fast vermutet, dass das völlig verschandelt zurückgelassen wird. Nein. An was glauben Satanisten? Satan. Das ist mir schon klar, aber wie genau ist dieses Glaubensbild? Ist Satan der Herr der Welt? Für uns ja. Was ist Satan? Für uns ist es eine Gestalt, für uns ist es die satanische Bibel, die satanischen Verse, danach leben wir. Gibt es da Gebote? Ja. Sagst du vielleicht mal die ersten 2, 3 Gebote? Nein, dafür, das darf ich nicht. Das darfst du nicht? Nein. Satan ist das Böse? Ja. Satan will auch das Böse? Ja. Also müssen Satanisten auch das Böse wollen? Eigentlich ja, aber wie schon gesagt, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und... Du bist eine Ausnahme oder du bist jetzt ein bisschen ins Schwanken gekommen. Ja, genau. Und ich möchte davon weg. Ich frage jetzt mal, das werden wir auf jeden Fall gleich vertiefen, Hassan, auf jeden Fall. Ich frage dich nur noch ein bisschen was zu der Szene. Die Satanisten wollen das Böse. Das heißt, die Satanisten müssen, um es jetzt mal auf eine politische Ebene zu ziehen, müssen Stalin und Hitler gut gefunden haben. Die Ursatanisten, ja. Also ich bin da etwas eine Ausnahme, denke ich. Mhm. Also es gibt mehrere bei uns in der Gruppierung, die derselben Meinung sind wie ich. Mhm. Was ist denn das Ziel? Was ist das Ziel der satanistischen Vereinigung? Dass wir am Ende unseres Lebens unserem Schöpfer gegenüberstehen. Dem Schöpfer heißt Satan. Ja. Mhm. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass die Satanisten auch so ein gesellschaftliches Ziel verfolgen. Wollt ihr, ich nehme dich jetzt mal ein bisschen aus, weil du ja ins Wanken geraten bist und das besprechen wir gleich noch, aber wollt ihr eigentlich, dass das Schlechte und Böse dann auch in der Welt dominiert? Ja, eigentlich ja. Das heißt, deine Freunde müssen sich über diesen schlimmen Amoklauf in Amerika, der heute passiert ist, freuen? Die richtig, sage ich jetzt mal, heftigen Satanisten, ja, ich hingegen nicht. Ich finde sowas abscheulich, ich finde sowas widerlich und wie schon gesagt. So, jetzt müssen wir über dich reden. Ich merke schon, dass du ganz anders reagierst als deine Freunde, in Anführungszeichen. Ja. Gehen wir mal 16 Jahre zurück, da warst du 16. Ja. Wie bist du da überhaupt reingeraten? Falsche Freunde. Und was hat dich fasziniert an dieser Szene? Ja, die haben einfach gelebt, wie sie wollten. Die waren frei, die haben keine Gesetze gehabt, sie haben sich an Regeln gehalten. Mhm. Sie haben einfach auf das System, ja, verstehe, darüber lustig gemacht. Und wenn du es, ich fand das ja damals sehr interessant. Ja. Und habe gesagt, okay, ich möchte mir das auch mal anschauen. Welche Musik hören? Welche Musik hören Satanisten? Thrash Metal, also ich höre Metal. Mhm. Thrash Metal. Mhm. Und ich sehe es aber so, dass ich diese Musik jetzt nicht mit dieser Gruppierung verbinde, sondern für mich ist Metal an sich eine beruhigende Musik. Okay, wenn du die Zeit so Revue passieren lässt, was war so für dich aus deiner heutigen Sicht, wo du schon sehr kritisch bist, was war das Schlimmste, was du gemacht hast? Das Schlimmste für mich war damals, als das war gleich in den Anfangszeiten, als dann das erste Treffen in der Familiengruft abgehalten wurde, mhm, an dem zwei Tage zuvor ein kleines Mädchen beerdigt wurde. Da ist man in die Gruft reingestiegen und hat dann da unten diesen Gottesdienst gehalten. Ganz genau. Hast du denn auch aktiv, also du warst dabei, gut, aber hast du aktiv auch irgendetwas gemacht, was dir heute leid tut? Nein. Nein. Gott sei Dank nicht. Ich hätte oft Chancen gehabt, aufzusteigen in der Gruppierung selber. Das habe ich aber immer abgelehnt. Du hast du gerade ja schon so ein bisschen beschrieben, da was ihr auf dem Friedhof macht. So richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. Fragen wir mal so nach und nach, wie lange dauert so eine Zeremonie? 2 bis 2,5 Stunden. Das ist eine lange Zeit. Was wird da genau gemacht? Zuerst wird man begrüßt durch einen Zeremonienmeister, der spricht dann aus der satanischen Bibel. Dann wird aus einem Kelch Blut getrunken und dann beginnt man zu opfern. Und danach eben wieder Gebete und dann. Ja, woher kommt dieses Blut? Das ist Tierblut, Schweineblut vom Metzger. Hm. Welche Tiere werden hauptsächlich geopfert? Also bei uns, wir nehmen halt Ratten. Wie kommt ihr an die Ratten ran? Zoohandlungen oder von der Gruppierung bringt jemand welche mit. Und ihr trinkt dann auch das Blut der Ratten? Nein, das wird gesammelt. Und wird dann praktisch Satan beim Zeremonienmeister zu Hause geopfert. Der hat dort einen Altar. Mhm. Ich meinte das Blut, das ihr trinkt, woher Schweine kommt? Schweine. Das kriegt er dann vom Metzger irgendwie. Mhm. Ja. Mhm. Was war der Punkt, als es anfing bei dir zu kippen, wo du sagtest, das kann es nicht sein? Nach dem Tod meiner Oma, die vor kurzem jetzt verstorben ist im September. Mhm. Und meine Familie sind sehr christliche Menschen, sehr gläubige Menschen. Und da hat es dann bei mir angefangen, dass ich nachdenke, ob das wirklich ist, was ich will. Mhm. Kannst du das noch genauer erklären, warum genau da das Nachdenken angefangen hat? In der Kirche, das Gebet, diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt in der evangelischen Kirche, der hat mich dazu bewegt. Das ist ja interessant. Ich hätte jetzt im ersten Moment geglaubt, dass du das widerlich findest, aber du warst wahrscheinlich auch sehr angerührt, weil es eben deine Oma war, die gestorben ist. Ja. Wahrscheinlich bei jedem anderen hätte es nicht diese Wirkung gehabt. Nee, mit Sicherheit nicht, nein. Weißt du das? Wie viele Satanisten oder gibt es viele Satanisten in Deutschland? Also wir sind knapp 700. Die genaue Zahl kenne ich selber nicht. Wer ist wir? In einer Stadt oder wo? In Bayern. In Bayern gibt es 700. Was sind das für Leute, die sich da ansammeln? Verschieden. Das ist vom vom Hartz-IV-Empfänger bis zum... Es ist eine weitreichende Schicht eigentlich. Also reicht das auch bis in genau. Schichten rein, dass da meinetwegen ein Rechtsanwalt oder ein Richter dabei ist oder ein Arzt? Könnte sein, ja. Also wir kennen unsere Vorgeschichten nicht. Also ich zumindest kenne sie nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte sie kennenlernen. Mhm. Ich für mich habe beschlossen, einfach jetzt rauszugehen. Was machst du denn eigentlich beruflich? Ich bin Kärntner und nebenbei arbeite ich als Türsteher. Mhm. Ich stelle mir, so klischee-mäßig stelle ich mir auch vor, wenn jemand Satanist ist, dass der nicht eine Wohnung hat, so wie wir, die meisten Menschen eine Wohnung haben, sondern dass die Wohnung irgendwie auch schwarz angestrichen ist oder irgend sowas. Wie sieht's bei dir ganz aus? Genau. Ich habe mein Schlafzimmer ähnelt einer Gruft. Mhm. Das heißt, ich schlafe in einem Sarg. Du schläfst in einem Sarg? Machst du zur Nacht den unteren Deckel zu? Den Deckel zu machst du zu? Zur den Nacht. Unteren Deckel, den oberen Deckel lasse ich offen. Den unteren Deckel, wo gibt's denn unten auch einen Deckel? Ja, bei den beim Unterleib, es gibt ja Särge, die man zweiteilen kann, den Deckel. Ach so, okay. Und den unteren Deckel vom Unterleib mache ich zu. Und da stehst du immer in diesem Sarg. Hast du eine Freundin? Ja. Nein. Aber ich gehe mal davon aus, dass du mal eine hattest. Ja. War das auch eine Satanistin? Nein, deswegen hat sie mich nie zu Hause besucht. Und ich muss auch sagen, ich habe ihr nie davon erzählt. Mann. Jetzt willst du aussteigen. Ja. Ist es schwer, aus dieser Szene auszusteigen? Ja. Warum? Es wurde meine Familie bedroht, es wurde ich bedroht und ich habe jetzt einfach Angst, dass ich die Person, die ich jetzt kennengelernt habe, dass man die wiederum bedroht und also eine Frau oder eine Beziehung? Ja. Mhm. Wie drohen die denn? Was sagen die? Ja, sie brechen ein und Körperverletzung oder passen einer auf der Straße ab und verprügeln dann die Angehörigen. Nimmst du das ernst oder ist das eher Bluff? Nein, ich nehme das ernst. Du nimmst das ernst? Mhm. Ja. Das ist ja meistens so, wenn man aus irgendwelchen extremen Gruppierungen raus will, dass man dann in solche Schwierigkeiten gerät. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, da müssen wir uns mal im Hintergrund ein bisschen schlau machen. Für viele, also bei Hooligans, bei Neonazis und so weiter, gibt es Hilfsmöglichkeiten, staatliche, psychologische, kirchliche und so weiter. Ich weiß nicht, ob es das in diesem Fall auch gibt. Sollen wir uns mal weißt du sogar? Es gibt kirchliche Einrichtungen, die da bereit sind, jemandem zu helfen. Mhm. Und ich werde demnächst auch jetzt im neuen Jahr, habe ich einen Termin bei jemandem. Ah, sehr gut. So eine Beratungsstelle. Sehr gut. Und ich hoffe halt wirklich, dass wir die auch helfen können. Ja. Deswegen verlasse ich auch im März jetzt aktuell die Stadt, in der ich lebe. Mhm. Und ich will einfach einen Neuanfang anfangen, ohne diesen ganzen Mist, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ich möchte einfach weg. Ich möchte ein normales Leben führen. Mhm. Ich möchte glücklich werden und so kann ich es nicht. Ja, wird das so sein, dass du, oder ist es sogar schon so, dass du jetzt vom Satanisten zum Christen geworden bist? Ich bin auf dem Weg dorthin, ja. Ja. Mhm. Mensch, Hassan, dann gratuliere ich dir, dass das geklappt hat. Dass du aus dieser Hölle da raus bist. Aus diesem Wahnsinn, aus diesem Irrsinn raus bist. Ja, noch nicht ganz, noch nicht ganz, aber auf dem besten Weg dorthin. Ich merke das, du bist gerade. Und du hast es deiner Oma zu verdanken, so traurig der Anlass ist. Ja. Ja. Wir können ja trotzdem mal gucken, ob wir für dich auch doch noch ein Hilfsangebot haben. Doppelt kann ja nicht schaden. Und natürlich. Dann rufen wir dich gleich nochmal an und machen uns noch ein bisschen schlau, okay? Okay. Dann wünsche ich dir gutes Gelingen und bleib gesund, dass die dich nicht packen und geh deinen Weg weiter. Das ist ein richtiger Weg, den du jetzt gehst. Dankeschön. Alles Gute, Hassan. Okay. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Nicole ist 31. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Guten Morgen, Nicole. Um was geht's? Bei mir geht's darum, ich hatte letztes Jahr einen Mann kennengelernt, wo am Anfang ja, was er erzählt hat, wo ich geglaubt habe, da stimmt auch alles. Mhm. Nur mit der Zeit kam dann raus, dass das alles gelogen war. Was hat er dir denn alles so erzählt? Am Anfang hat er mir erzählt, er hat eine kranke Frau, die wo im Rollstuhl sitzt. Dann daraufhin habe ich mir gedacht, naja gut, jeder hat ja auch seine Bedürfnisse. Mhm. Dann haben wir das mehr so auf eine Affäre laufen lassen, so Bettgeschichte, wie man das nennt. Ja. Ja, und im März bin ich dann von ihm schwanger geworden. Oh. Ja, und wir hatten uns dann auch immer wieder getroffen. Du bist schwanger geworden, du bist eine 31-jährige Frau, du weißt, wie man verhütet? Ja, wir hatten aber mit dem Gummi verhütet, also das war gewesen. Nur weiß ich nicht, ob es von ihm geplant war, weil mittlerweile hat er ja dann auch gesagt, dass er mit einem Mann zusammenlebt. Aha. Also du bist im März schwanger geworden. Ja. Was ist dann aus der Schwangerschaft geworden? Ich bin 3 Tage überfällig. Du bist 3 Tage überfällig? Will noch nicht. Wie, jetzt ist rausgekommen, dass er mit einem Mann zusammenlebt. Das hat er mir dann im März per SMS gesagt. Er sagt mir jetzt die Wahrheit. Daraufhin kam ein Bild von seiner Frau und dann war das ein Mann. Ich schicke dir mal ein Bild von meiner Frau und da ist ein Kerl drauf. Das war im März, jetzt haben wir Dezember. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit hat er da stehen lassen, dass er eine kranke Frau hat. Was hat er? Dass er eine kranke Frau hat. Also doch, jetzt wieder eine kranke Frau. Nein, er hat das dann in der Zwischenzeit stehen lassen. Im September hat er mir auch erst gesagt, dass er mit einem Mann zusammen ist. Achso, ich hatte gerade verstanden, im März, egal. Nein, das hat er erst im September gesagt. Also, aktueller Stand ist, es gibt die Frau nicht, sondern es gibt den Mann. Ja, und diesen Mann, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Jetzt muss er wohl wieder einen neuen haben. Ich blick da auch gar nicht mehr an. Wie sah denn dann in den letzten Monaten so euer Kontakt überhaupt aus? Kaputt gegangen. Wir haben uns mehr gestritten als alles andere. Du weißt also im Prinzip überhaupt gar nicht so richtig, woran du bei dem Typ bist. Nein. Der erzählt dir da 1000 Lügengeschichten von Mann, Frau, kranker Frau. Ja, dann hat er mir auch gesagt, er ist ja selbstständig, er hat ja nicht so viel Zeit und hin und her. Und gestern habe ich dann erfahren durch einen Ex-Freund von ihm, wo er mit zusammen war, dass das überhaupt nicht ihm seine Firma ist, sondern seine Firma. Er ist nur angestellter Geschäftsführer, also mehr ist der da nicht. Was hat der denn dazu gesagt, dass du schwanger bist? Ja, das konnte er sich auch nicht erklären, weil dieser Mann war 5 Jahre mit ihm zusammen. Und da gab es eigentlich keine Frauen. Verstehe ich nicht. Du bist schwanger geworden von ihm. Und ich habe dich gefragt, was er dazu gesagt hat, dass du schwanger geworden bist. Was er gesagt hat, dass er mir den Arsch, also mir gehört den Arsch versohlt. Dass du, weil du schwanger geworden bist? Ja. Na, da hast du dir aber einen angelacht, Nicole. Mann. Wie gesagt. Aber du hast auch nicht richtig aufgepasst bei der Verhütung. Nee, das sag ich ja auch nicht. Da haben wir beide verkehrt irgendwie. Absolut. Als das Kind gezeugt wurde, zu der Zeit, wie war die Stimmung denn da zwischen euch beiden? Da war ja alles noch in Ordnung. Da kam ja auch kein Anschein oder so, dass er irgendwie da lügt. Wie geht denn das jetzt? Wird er die Vaterschaft anerkennen? Wird er zahlen? Wie? Wir hatten Termine jetzt schon auf dem Jugendamt gehabt, die wo er auch platzen lassen. Hat er platzen lassen? Ja. Und ja, bis gestern hatten wir uns dann noch gestritten und dann habe ich, oder beziehungsweise heute hat er sich überhaupt nicht gemeldet. Weißt du, das Fatale ist natürlich, dass du jetzt schwanger bist und ein Kind von dem kriegst. Wenn du kein Kind von dem bekämst, könntest du den absolut in den Wind schießen und Schuss und aus, das war's. Richtig. Ja, aber jetzt bist du ja gezwungen, dich mit dem zu beschäftigen. Genau. Es gibt für mich 2 Möglichkeiten. Entweder sage ich, es ist Feierabend, Kind hin, Kind her. Oder ich versuche das irgendwie hinzubiegen. Ich würde es schon versuchen hinzubiegen, dass du zumindest die Kohle von dem kriegst. Ja, das kann man ja auch übers Jugendamt regeln. Nur, ich sag mal, er hat ja komplett gelogen mit allem. Er hat dich vollkommen belogen. Ja. Du weißt bis heute überhaupt gar nicht, was das für ein Typ, wie alt ist der eigentlich? 46. Ja, der hat ja vollkommen die Hucke voll gelogen. Richtig. Mann. Ich sag mal, die Adresse, wo er gemacht hat, ist ja auch gewesen. Ich hatte aber gerade eine Störung an der Leitung. Die Adresse? Ich hab gesagt, die Adresse, wo wir uns getroffen haben, wo er auch gemeldet ist, polizeilich und so, da hatten wir uns ja getroffen. Nur mittlerweile merke ich ja selber, er ist ja auch fast gar nicht da. Also der ist ja immer woanders da. Ich würde mich mal an deiner Stelle, Nicole, kompetent beraten lassen, wie du dich da jetzt am besten verhältst. Was dann für dich, das Kind und für euch beide das Beste ist. Auch finanziell gesehen, ich glaube, das kann man bei Pro Familia machen, aber wir werden uns mal eben schlau kundig machen. Was ich sag mal so, er hat ja gestern noch geschrieben, dass er das Kind will. Ach, das hat er jetzt doch geschrieben? Das hat er gestern geschrieben, also er die ganze Zeit schon dran. Und dann habe ich gesagt, es gibt auch Pflegekinder, die wo man sich dann nehmen kann. Und ja, da sagt er, ja, die hätten aber so viele Ansprüche oder so. Daraufhin habe ich ja mit dem Jugendamt darüber gesprochen und die Frau meinte, da gibt es schon Gründe, die keine Kinder kriegen dann. Freust du dich denn auf das Kind? Ja, momentan weniger. Oh. Weil, wenn ich jetzt alles so zurückblicke. Das ist keine gute Voraussetzung für... Nein. Geht das so weit, dass du sogar überlegst, das Kind zur Adoption freizugeben? Nein, das nicht. Ich habe aber auch eine Auskunftssperre, beziehungsweise wenn ich jetzt irgendwo hinziehe, Telefonnummer, alles ändere, dann kriegt der auch nicht mehr raus, wo ich bin. Okay, aber ich finde, du solltest für dich versuchen, eine Haltung zu finden wegen des Kindes. Wenn du jetzt das Kind auf die Welt bringst und immer eine Aversion gegen das Kind hast, dann wäre es für das Kind wahrscheinlich besser, wenn du es abgeben würdest, als wenn es bei dir aufwächst, ungeliebt. Ja, klar. Also da, finde ich, musst du ganz, ganz, ganz scharf in dich reingucken, sonst passieren da Dramen. Ja gut, wie gesagt, ich hatte denen dann eben auch noch mal eine E-Mail geschickt, ausführlich, warum ich mich auch selber so zurückgezogen habe. Ja, aber ich habe das so verstanden, dass für dich eigentlich dieses Kapitel mit dem Mann als Partner ist auch abgehakt. Das ist abgeschlossen. Ja, das habe ich nur für die Kleine. Natürlich, natürlich. Da würde ich ja natürlich klar, dass er hat ja auch ein Recht drauf. Ja, ja, genau. Nur die ganzen Streitereien und was da so kommt, das kann ich auch nicht mitmachen länger. Das kann ich verstehen. Wenn du jetzt so diese diese Monate jetzt dir mal so anguckst und die ganze Geschichte. Was für ein Gefühl hast du denn? Ganz einfach, ich hätte gar nichts mit ihm anfangen sollen. Also du ärgerst dich schon, dass du dich überhaupt auf den eingelassen Richtig. Hast? Richtig, ich ärgere mich also bis aufs Letzte. Wo hast du den kennengelernt? Wir haben uns irgendwo in der Disco kennengelernt. Also ganz normal und klassisch. Ja. Ich sage, am Anfang war ja auch alles normal, es gab ja auch keinen Grund, dass er lügt. Ja, und dann wieder rund 20 Jahre Ehe und ich sag, was der so alles so durch den Raum geworfen hat. Ja, es gibt Leute, die so perfekt lügen können, dass man am Anfang wirklich reinfällt. Nur, wenn man dann genauer hinguckt, dann meistens kleine Ungereimtheiten fallen einem dann doch auf. Liebe Nicole, ich möchte mal, das ist mir wohler, wenn wir jetzt nochmal mit dir telefonieren im Hintergrund. Ja. Einmal wegen der Beratungsstelle und auch einmal, dass du für dich eine Linie findest wegen des Kindes. Das finde ich ganz wichtig. Legst du bitte auf und wir melden uns nochmal. Ja, okay. Alles Gute für Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit Trank. 25, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Trank. Trank. Trank. Aha. Ja. Chang. Genau. Ah. Hallo. Hallo. Meine Liebe, um was geht's? Ich wollte über buddhistische Bestattungen reden. Ah. Ganz gut zu dem Satan-Thema. Aber also buddhistische Bestattungen sind überhaupt nicht so grausam wie das, was der Herr vor mir erzählt hat. Ja, es ist eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit. Bist du, also aufgrund des Namens, davon gehe ich mal aus, dass du aus einem asiatischen Land kommst. Richtig, ich komme aus Vietnam. Aus Vietnam, ah ja. Mhm, gibt genau. es in Vietnam viele Buddhisten? Ja, es gibt sehr viele Buddhisten. Also ja. Ich kann das jetzt nicht beziffern, aber doch eigentlich so 70%. 70, doch so viele. Das ja, doch. Wusste ich gar nicht. Also es ist der Mahayana-Buddhismus und der Buddhismus hat ja viele Strömungen und ja. Dort ist das eben auch mit dem vietnamesischen Ahnenkult verbunden. Mhm. Also es ist nicht der Buddhismus, wie man den so kennt, sondern dadurch, dass die Vietnamesen noch einen tausendjährigen Ahnenkult haben und ihre Ahnen verehren, ist das sozusagen eine Mischform. Genau, das muss man dazu sagen, dass es wirklich im Buddhismus ganz, ganz, ganz viele Strömungen gibt. Richtig, es gibt genau. einen ganz, ganz bunten und facettenreichen Buddhismus bis hin zu dem ganz puristischen, dem Zen-Buddhismus, den man dann eher in Japan findet. So, du wolltest von der Bestattungsform in deinem Land, wie du den Buddhismus dort kennengelernt hast. Bist du eigentlich dort geboren? Ich bin da geboren, aber ich habe ich habe auch eine buddhistische Bestattung hier in Deutschland mitgemacht, beziehungsweise daran teilgenommen wegen der Beerdigung meiner Schwester letztes Jahr. Mhm. Und dort hat meine Mutter wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie eine buddhistische Bestattung bekommt. Dann erzähl uns mal, wie diese buddhistische Bestattung nach vietnamesischem Buddhismus vollzogen wird. Ja, also es ist eigentlich so, dass der Tote innerhalb von 3 Tagen beerdigt werden muss. Mhm. Und der wird eigentlich zu Hause aufgebahrt, aber da es ja in Deutschland nicht erlaubt ist, konnten wir, ich erzähle jetzt von der Beerdigung meiner Schwester, wie ich sie erlebt habe, konnten wir sie eben zu Hause nicht aufbauen, aber meine Mutter hat den Mönch aus der buddhistischen Gemeinde gefragt, wann denn am besten der Zeitpunkt wäre, sie zu beerdigen. Und dort sagte man eben, hat man, das heißt im Mondkalender, und man hat das berechnet, wann das am besten wäre. Und dadurch, dass meine Schwester aber noch obduziert werden musste, hat sich das alles hinausgezögert. Aber wir konnten eigentlich vom Bestattungsinstitut in der Stadt meinen Eltern eigentlich einen ganz guten Termin finden. Ja. Und da war meine Mutter auch sehr froh darüber. Also ihr ist das sehr, sehr wichtig. Und was ist denn dann genau passiert? Wie bitte? Was ist denn dann genau passiert? Also sozusagen, dass wir haben die Uhrzeit festgelegt. Wir haben dann eine Art auch Traueranzeige geschrieben in die Gemeinde. Und das Glück war, dass wir zu dem Zeitpunkt auch in der buddhistischen Gemeinde Besuch hatten von anderen großen Mönchen. Also wo war denn deine Schwester jetzt? Also sie durfte bei euch nicht zu Hause bleiben, was übrigens nicht stimmt. Also man kann in Deutschland auch einen Toten zu Hause. In gewissen Bundesländern. Ah, also das kann sein. Bitte? Das kann sein, das ist Bundesland, Bundesland zu Bundesland. Bundesland abhängig. Okay. Gut. Und bei uns war das eben in München, in Bayern. Okay, das war also nicht möglich. Wo war dann deine Schwester, wo ist sie hingekommen? Sie war dann in der Aufbahrung, in der Pathologie. Ja, und dann? Und dann haben wir dort, also gleich so 2 Tage, nachdem sie gestorben ist, lag sie in der Aufbahrung. Und dann hat meine Mutter eben die ganze buddhistische Gemeinde eingeladen und auch die Mönche, und wir haben dort dann eine kleine Zeremonie gehalten. In der Pathologie? Das durften wir dann. Sie war aufgebahrt, man konnte sie sehen? Man konnte sie sehen, ja. Genau. Wie sah dann diese Zeremonie dort aus? Sehr viele waren versammelt und die Mönche haben dann rezitiert, die Reden Buddhas, also es gibt eben gewisse Trauerreden, die man rezitiert, und natürlich wurde auch viel geweint, aber eigentlich sollte anstelle des Weinens eher diese Rezitation stattfinden. Weil man eben, also dadurch, dass man denkt, dass der Tote ja eigentlich eher in ein anderes Reich geht und die Seelenwanderung ja sehr stark und Wiedergeburt also sehr stark verankert ist, sagt man sich dann, gut, wir geben ihm dann wertvolle Gedanken mit. Und er ist jetzt auf dem Weg ins Nirvana. Darf man den Toten während dieser Zeremonie anfassen? Ja, das darf man, weil in der Aufbahrung darf man ja auch den Toten anfassen. Mhm. Das ist ja auch erlaubt. Aber der Raum war so voll und das hat dann nicht, also wir haben jeden Tag dann in der Pagode, wo wir sind, haben wir auch, wir haben dort eine Art Traueraltar. Da sind auch andere Verstorbene und also von den anderen buddhistischen Gemeindemitgliedern. Und dort sind wir jeden Tag hingegangen und haben dann dort auch wieder. Pagode ist so eine Art Kirche der Buddhisten. Richtig, genau. So, jetzt fand diese Zeremonie da in der Pathologie statt. Man hat die Texte vom Buddha rezitiert, haben die Mönche gemacht. Ja. Was ist danach dann geschehen? Dann konnten wir sie erstmal eine Weile nicht sehen. Aber nach einer Woche fand dann die Beerdigung statt. Und bei der Beerdigung waren dann wirklich viele aus der buddhistischen Gemeinde, aber auch viele Bekannte. Darf ich Sie fragen? Ist das eine ganz normale Beerdigung, so wie wir sie auch kennen, in einem Sarg? Das ist eine ganz normale Beerdigung in einem Sarg, genau. Mhm. Und fand dann auch in einer ganz normalen, wie nennt man das? Ich glaube, Totenhalle. Also in einer Totenhalle. Trauerhalle, genau. Und dann auch auf einem ganz normalen Friedhof. Auf einem ganz normalen Friedhof, genau. Und wenn der Sarg dann zur Erde gelassen wird, sprechen dann Mönche noch einmal? Die Mönche, die Zeremonie dauert so um die 1,5 Stunden. Mhm. Und die Mönche laufen 3-4 Runden um den Sarg herum und rezitieren. Und es wird wirklich ganz viel buddhistische Gesänge werden gesungen. Mhm. Und Räucherstäbchen werden angezündet. Ah. Also jeder, der mit beteiligt ist an der Beerdigung, zündet ein Räucherstäbchen an. Ist damit dann, wenn der Grab dann zur Erde gelassen wird, ist damit dann und die Erde drauf geräufelt, ist dann damit alles abgeschlossen? Es werden dann noch Räucherstäbchen. Meine Mutter hat immer Räucherstäbchen überall angezündet. Und damit ist das nicht abgeschlossen. Also es ist dann eigentlich so, So war das zumindest damals bei der Bestattung meines Großvaters in Vietnam aber, dass der Tote eigentlich nach 3-4 Jahren, je nach Berechnung des Mönches, wieder ausgekramt wird. Und zwar übernimmt das der Erstgeborene und da mein Vater damals, also der kommt aus dem Dorf, und da das ist noch sehr strikt von der Tradition her. Und dann hat mein Vater sich auch eben beteiligen müssen. Das also dann wird der Tote ausgegraben nach ein paar Jahren. Und was wird dann mit den Resten, die dann noch übrig sind? Die werden gereinigt. Die werden von den ganzen Dorfmitgliedern, beziehungsweise die daran beteiligt sind. Aber was heißt gereinigt? Von den Kindern werden die gereinigt und in ein neues Grab versetzt. Aber was heißt gereinigt? Es kann ja sein, dass nur noch Knochen übrig sind. Richtig, aber das ist ja auch ein positives Zeichen. Also wenn da nur noch Knochen übrig sind, dann ist das auch positiv. Dann heißt das auch, wenn der Mensch halt völlig zerfressen ist, dass er auch ein reiner Mensch gewesen ist. Es ist halt wirklich auch noch verbunden mit dieser Ahnenkultur. Aber dadurch, dass die Ahnen eben immer ein Teil auch der Lebenden sind, nachdem sie gestorben sind, Ich glaube, das wird man in Deutschland nicht dürfen. Nee, das darf man auch nicht. Das darf man hier nicht. Nee. Also die wurden dann ausgegraben, wie du es gerade beschrieben hast, dann gereinigt und in ein neues Grab dann. Die bekommen dann auch einen Grabstein. Also vorher, die 3 Jahre lang, bekommen sie keinen Grabstein. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Meine Schwester hat auch noch keinen Grabstein. Ich weiß aber nicht, ob das daran liegt. Also, aber jedenfalls hat sie noch keinen Grabstein. Wie alt ist deine Schwester geworden? 27. An was ist sie gestorben? Also sie hatte einen schweren Autounfall 5 Monate vorher und hatte ein schweres Schädelhirntrauma. Und nach der zweiten OP, als sie die Schädelplatte wieder angebracht haben, ist sie dann plötzlich verstorben. Du würdest von dir aus ja auch durchaus sagen, dass du eine Buddhistin bist. Ich hab wirklich sehr stark, also dadurch, dass ich war dann ein halbes Jahr im Ausland und dadurch, dass es auch diese Rhythmen gibt, also die Gedenktage, das ist im Rhythmus von 7 Tagen, 49 Tagen und 100 Tagen, habe ich schon oft auch im Ausland, bin ich sehr oft zur Pagode gegangen und habe auch sehr oft dafür gebetet. Also es ist schon sehr drin in mir. Aber ich bin nicht so wie meine Mutter. Also sie will schon, dass man zum Beispiel auch mit dem Weinen, da hat sie mir auch während der Trauerphase gesagt, ich darf nicht weinen, ich sollte nicht weinen, das ist nicht gut, weil dadurch wird meine Schwester eben zurückgehalten. Ach so, ja, das stimmt. Genau. Ja, das waren die Buddhisten. Weil es dann der Schwester leid tut zu gehen, wenn du weinst. Richtig, genau. Ja. Du glaubst auch an eine Wiedergeburt. Ich denke schon, dass es also etwas wie Karma gibt, ja. Mhm. Ja, doch. Hast du für dich ein Gefühl oder eine Ahnung, was du mal in einem früheren Leben warst? Nee, leider nicht. Leider nicht. Also leider nicht. Mhm. Aber ich wünsche mir eigentlich, also es ist ja doch nach dem Rat des Lebens, also nach dem Buddhismus, gibt es ja verschiedene Stufen der Wiedergeburt. Mhm. Und wenn man sagt, dass man als Mensch wiedergeboren wird, ist es ja schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, und die höchste Stufe ist dann irgendwann ins Nirvana einzugehen. Richtig, und eben genau, nicht aus dem Kreislauf der Wiedergeburten herauszukommen, ne? Als Erlösung ist das. Richtig, genau. Liebe Chang, das war sehr interessant. Ein Einblick im vietnamesischen Buddhismus und diese Bestattungsform mit dem Ausgraben, so, das hatte ich auch noch nicht gehört, das war sehr interessant. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 1:33 haben wir. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Nico, 20, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Nico, was geht's bei dir? Ich hatte mal ein Anliegen, und zwar, ich trage, seit ich 17 bin, eine Geschlechtskrankheit mit mir mit. Die heißt Herpes genitalis, und ich brauche einfach mal mit jemandem, mit dem ich darüber reden kann, der mir vielleicht Tipps geben kann, wie ich besser mit der Krankheit umgehen kann und wie ich am besten Mädchen kennenlernen kann. Ja, also man kennt ja, also ich kenne so dieses normale, in Anführungszeichen, Herpes, wenn man so Bläschen am Mund schon mal kriegt. Genau, nur das ist halt ein bisschen schlimmer. Das ist eine, wie soll ich sagen, das da ist bei mir untenrum, wenn ich jetzt mal sagen darf, Penis und an die Eier. Mhm. Das ist komplett bedeckt mit einer Kruste, mit Bläschen. Das tut unheimlich weh. Und das ist immer? Aufs Klo gehe. Und das ist immer? Das ist immer, und ich werde es auch immer mit mir mittragen. Und es gibt das heißt, nicht mehr los. Es gibt nicht mal eine Phase, wo es dann etwas zurückgeht und du schmerz- und beschwerdefrei bist? Nein, es gibt vielleicht mal einen Tag, wo ich sagen kann, dass es okay ist, aber sonst, und ich kann auch nicht mehr, also es gibt Tage, wo es ausbricht, wo es richtig wehtut, dann kann ich zum Beispiel auch nicht mehr laufen. Ach so, so stark ist das. Das heißt, durch die Bewegung... Bitte? durch die Bewegung tut es dir dann besonders weh? Ja, Gehen? Also das ist nicht immer, das ist halt, wenn ich mich aufrege. Meine Mom ist gestorben vor kurzem und ich war fix und fertig und da hat man es mal wieder gesehen und ich muss mich auch regelmäßig waschen, weil es riecht auch unangenehm und ich kann mit keiner Freundin zusammen sein. Jede Freundin, die ich jetzt hatte, zu der habe ich gesagt, pass auf, ich habe eine Geschlechtskrankheit. Die haben mich dann beleidigt und blöd angeschaut und haben sich dann auf Deutsch gesagt, haben sie mich verlassen und haben gesagt, mit so einem wie dir will ich nichts zu tun haben. Die einzige, die mir noch geblieben ist, ist meine Schwester und ich bin also nicht richtige Schwester, sondern Adoptivschwester. Ich bin in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Du sagst, die haben dich beleidigt oder beschimpft? Ja, die beleidigen mich wie, du hast Geschlechtskrankheit, du eklige Drecksau. Und in Facebook kommen manchmal so Sätze dann, ich kenne jemanden, der hat eine Geschlechtskrankheit und der fängt mit N an und hört mit O auf. Das ist aber übel. Ich gehe mal davon aus, dass du schon viele Arztbesuche hinter dir hattest. Ja, ich war auch oft beim Arzt und man kann das nicht zumindest, ich weiß, ja, aber es ist natürlich, das hat man dann immer ein ganzes Leben, aber man kann das nicht eindämmen, mal für eine gewisse Zeit bei dir. Nein, es ist so, also der Arzt sagt, in richtig schwierigen Fällen kann man da auch sterben daran, aber das ist jetzt nicht zu hundertprozentig, aber es hat halt der Arzt mal erwähnt und. Aber das heißt im Klartext, der Arzt sagt, ich kann nichts für Sie tun, es gibt keine Medikamente, keine Salbe, keine Pillen, gar nichts. Also es gibt eine Salbe, ja. Die Lind, also das ist halt, wenn ich sie auftrage, dann wird es schön warm und so zieht ein, aber richtig, dass das weggeht, gibt's nicht. Also so ein richtiges Heilmittel habe ich noch nicht. Das gibt's nicht. Man kann es in den ersten zwei Wochen vorbeugen, dass es weggeht, aber ich habe es halt mit 17 bekommen. Ich habe mit 17 drei, vier Freundinnen mal gehabt auf einmal, also nicht. Also es war halt mal so spaßhalber und. Ist das mit einem Mal gekommen oder hat sich es langsam angedeutet? Ich kann es nicht genau sagen, wann es gekommen ist, aber da haben Sie schon recht, ja, wenn ich jetzt sage, okay, es war ein Zeitraum von drei Wochen, da ist es ausgebrochen, da hatte ich keinen Sex mehr und der Arzt hat auch gesagt, man kann jetzt nicht feststellen, von welchem Mädchen ich das hatte. Und es bricht halt aus, wenn Stress aus ist. Wie soll ich dazu sagen? Also es ist jetzt nicht gefährlich so. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt aufreg und dann ich aufs Klo gehe und beim Urin ablassen, kommt auch ab und zu mal Blut mit raus. Ich kann kaum aufs Klo gehen. Also hinsetzen ist ja noch in Ordnung alles, aber wenn ich dann im Stress bin oder geht das in den Analbereich auch rein? Ja. Ja. Mensch, Nico, das klingt aber wirklich sehr übel. Ja, und das klingt, lass mich mal fragen, du hast dann seitdem damals, als du die letzten Freundin damit 17 hattest, keinen Sex mehr gehabt? Keinen Sex mehr, nein, das geht auch nicht. Also ich muss halt jeder Frau vorher sagen, ich habe sowas, das sieht man ja auch. Mhm. Und ich bin auch meistens abends da und weine, weil es mir einfach schlecht geht, weil ich mich nicht mehr, fühle mich ab und zu sowas wie ein Nichts, wie ein Stück Dreck und Könnte mir auch vorstellen, dass du gar keine Lust auf Sex hast, wenn das weh tut und nee, also reibt eigentlich daran. Ja schon, aber wenn dann dieser Reiz kommt, diese Lust und dann tut's halt unten wieder weh und dann denke ich mir, super, ich werde nie ein normales Leben führen können, weil es ist einfach, das tut einfach weh. Ich frage jetzt nochmal, hat der Arzt dich in die Aussichtslosigkeit entlassen? Hat er gesagt, ich kann nichts machen oder man kann nichts machen? Der Arzt meint, man kann schon ein paar Salben und Tabletten mal ausprobieren, die habe ich ja schon gemacht, aber ich habe noch keine Besserung. Mann, das tut mir aber leid. Das tut mir leid. Was machst du so im Leben? Was machst du beruflich? Also ich habe angefangen als Rettungssanitäter und habe es aber dann abgebrochen mit 19, weil ich habe meinem Chef gesagt, pass auf, ich habe das und das. Und dann hat der Chef gesagt, tut mir leid, dein Traum als Sanitäter kannst du leider nicht weiter ausüben, weil du diese Krankheit hast und du könntest andere Menschen anstecken. Zum Beispiel, wenn ich eine offene Wunde hätte am Arm oder irgendwie sowas und einen Menschen antaste und der hat eine offene Wunde am Körper und es überträgt sich dann. Verstehe. Genau, könnte er das auch bekommen. Was hast du seitdem dann gemacht? Seitdem habe ich eine Ausbildung als Lagerist gemacht, also als Lagerist mit einem Staplerschein und... Und bist du damit zufrieden? Ist das okay? Ja, also ich bin mit allem zufrieden, was mir gut tun würde. Ich lasse, seit meine Schwester das weiß, sie weiß es ja auch noch nicht, seit es wirklich passiert ist, auch erst seit kurzem. Seit ich sie habe, da denke ich mir, okay, jetzt geht's wieder bergauf, aber... Aber ich merke, dass das auch so ein Schneeballeffekt hatte. Du hast die Probleme im Genitalbereich und hast dadurch natürlich auch große seelische Probleme. Natürlich, ne? Ich war auch schon mal in der Psychiatrie, weil ich habe eine Freundin gehabt. Also Ja, das war noch, da war ich 16, mit der war ich jetzt fast ein Jahr zusammen und wegen der wollte ich mich damals umbringen und das ging mir auch noch so nah und ich komme einfach, ich lasse es mir nicht anmerken. Ich bin einfach so ein Mensch, ich bin jeden Tag fröhlich, aber innerlich geht es mir natürlich richtig mies, weil ich einfach niemanden habe. Kann man ja auch verstehen und vor allen Dingen, wenn man sich auch noch schämt oder dann noch gemobbt wird wegen dieser Erkrankung. Ja. Die Leute sollten sich verschämen, die da drüber übel schreiben, die können schon morgen auch eine ganz andere schwere Krankheit haben und über sowas macht man sich einfach nicht lustig. Schluss aus, keine Diskussion. Ja, ich wünsche auch zum Beispiel niemandem diese Krankheit, nicht mal meinen Feinden. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich hocke zu Hause abends alleine, weil ich denke mir, wenn ich jetzt auf Partys gehe, sehe ich irgendjemanden, der das weiß und dann werde ich ausgelacht und auch gemobbt. Normalerweise lasse ich mich nicht mobben, aber irgendwann tut's mir halt richtig weh und ich habe einfach keinen mehr außer meine Schwester. Also die steht halt zu mir, die kommt zu mir, sagt, pass auf, es gibt, du findest schon irgendwas. Pass auf, Nico, wir sind ja natürlich keine medizinische Beratung. Mhm. Dennoch wollen wir uns mal im Hintergrund schlau machen, ob wir für dich zumindest einen Tipp haben, wohin du dich wenden kannst. Das wäre super. Ich kann es ja noch gar nicht so ganz glauben, dass das nicht irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Also der Arzt hat zu mir gesagt, bis jetzt, es gibt zwar Salben und Tabletten, okay. Aber die Tabletten nehme ich schon lange nicht mehr, nur noch diese Salbe. Das ist halt dann, das zieht halt in die Haut ein unten und es mildert den Schmerz, aber mehr auch nicht. Aber dass das wirklich weggeht, das geht nicht mehr. Nico, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir machen uns mal schlau und rufen dich gleich nochmal an. Okay, würde ich noch eine Autogrammkarte bekommen? Sehr gerne, dann sagst du gleich meiner Psychologin deine Anschrift. Okay, dann bedanke ich mich. Dann danke, Domian. Alles Gute, Nico, von Herzen. Ja, danke. Tschüss, ciao. Und ich bin verbunden mit Petra. Petra ist 34. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen. Hallo, Petra. Um was geht's denn bei dir? Um meinen Freund. Was ist denn mit deinem Freund los? Der hat mal als Callboy gearbeitet. Mhm. Ist jetzt seit 2 Jahren mit mir in einer Beziehung und gibt eine Trulla nicht auf. Bitte, was gibt er nicht auf? Eine Trulla. Eine Trulla, also eine Frau gibt er nicht auf? Genau. Was heißt das? Er hat immer noch eine Kundin, oder was? Ja, genau. Eine Kundin hat er noch. Die finanziert ihn sein ganzes Leben und gibt sie nicht auf. Die finanziert ihm sein ganzes Leben? Ja. Wie oft geht er denn zu dieser Frau? Unterschiedlich. Das ist, kann 3-mal die Woche sein, es kann 1-mal die Woche sein, es kann auch gar kein Mal in der Woche sein. Und wie viel Geld zahlt die dem im Monat so über rund ungefähr? Ohne Klamotten? Bitte? Ohne Klamotten, ohne Einkauf, ohne alles? Ach so, die Klamotten kommen auch noch hinzu. Ja, die kommen extra. Na, sag erstmal, das Geld, was sie im Cash zahlt. Ich denke mal so 1000 Euro im Monat. 1000 Euro im Monat plus Klamotten und diverse Geschenke. Und Urlaub. Und Urlaub. Mit ihr zusammen? Ja, klar. Das geht seit 2 Jahren und du bist mit dem Typ zusammen und das machst du mit? Ich liebe diesen Mann. Wohnt ihr auch schon zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Sagt er dir? Ich bin wegen ihm hier hingezogen, in seine Nähe. Ja, von wo, also wie weit weg kommst du? 80 Kilometer. 80, na gut, das geht ja noch. Sagt er dir denn immer, wenn er zu dieser Frau geht? Nein, nicht immer. Er versucht es zu verheimlichen, aber ich bin eigentlich blöd. Ich kriege das immer raus. Wie lange bleibt er denn bei der Frau? Unterschiedlich. Mal 3-4 Stunden, mal die ganze Nacht, mal eine Woche, mal 2 Wochen im Urlaub. Also das ist nicht rein nur Sex, sondern dann machen die auch schon mal was zusammen. Und Er behauptet, er fährt mit ihr in Urlaub und da passiert überhaupt nichts. Wie hältst du denn das aus, wenn du weißt, der ist mit seiner Kundin in Urlaub? Ganz schlimm. Ich halte das gar nicht aus. Das macht mich fertig, aber ich liebe ihn und ich will ihn nicht verlieren. Jetzt haben wir ja, was steht vor der Tür? Weihnachten steht vor der Tür, Silvester steht vor der Tür. Wie ist es denn da geplant mit euch beiden oder mit ihm und seiner Kundin? Weihnachten ist er nicht bei mir. Weihnachten ist er bei ihr? Ja. Die fahren nächste Woche Donnerstag 1 Woche in Urlaub. Wohin fahren sie? Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich weiß, dass sie nicht wegfliegen. Die machen so eine Städtetour. Hat er sonst auch noch einen Job? Ja, der fährt auch. Der hat einen Job. Was macht er? Der fährt LKW. LKW. Mhm. Ist das so ein gutes Zubrot, was er da verdient? Ich glaube, das ist einfach nur so, die Frau hat ihm gesagt, so, hier, du machst nichts und jetzt sehen wir zu, wie du Geld verdienst. Wie jetzt sehen wir zu? Ach so meinst du, dass die Frau ihn gedrängt hat, LKW zu fahren? Genau. Ach so, verstehe. Hast du denn ihm das schon mal gesagt, dass es für dich ein großes Problem ist? Ja, das weiß er. Tut es dir weh? Das tut mir mehr wie weh. Ich schlafe seit einer Woche keine Nacht mehr. Bin die ganze Nacht wach, ich schlafe nicht mehr, ich esse nicht mehr, ich mag gar nichts mehr. Warum schläfst du jetzt gerade die letzte Woche nicht? Das geht ja schon 2 Jahre so. Weil die letzte Woche ist ganz, ganz schlimm und ich weiß nicht so, der Gedanke, dass er sich mittags mit ihr trifft, mhm. entschuldige bitte, der lässt mich nicht schlafen. Mhm. Das zerrt an meinen Nerven. Ey, ich bin Mama und das ist... Du bist Mama? Ich bin Mama, ja. Du hast ein Kind? Ich habe 3 Kinder. 3 Kinder sogar? Wie alt sind die Kinder? 14, 12 und 10. Ja, dann wirst du ja auch sehr gebraucht von deinen Kindern. In dem Alter muss die Mutter ja wirklich voll mit allen Kräften da sein für die Kinder. Das schaffe ich aber nicht mehr. Wenn, ja, das finde ich schon bedenklich. Wenn du so mit ihm darüber sprichst, Er lacht mich aus. Er lacht dich aus? Er sagt, das ist ein Geschäft und er verdient damit sein Geld, aber Sex und Liebe nur mit mir. Naja, Sex und Liebe, Sex hat er ja mit dir auch. Er sagt nein. Was macht er denn da mit der Frau? Nur spielen die Menschen alle nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn mal gefragt, für was wirst du denn bezahlt? Für deinen guten Charakter? Mhm. Du weißt nicht, wie man Charakter schreibt, weil sonst würdest du so nicht mit mir umgehen, aber ich bekomme keine Antwort. Kennst du die Frau eigentlich? Ich kenne sie, ja. Ja. Aber die weiß nicht, dass ich sie kenne. Achso, du hast mit der noch nie gesprochen. Ich habe mit ihr gesprochen, aber das weiß sie noch nicht. Weiß die Frau denn überhaupt, dass es dich gibt? Nein, weiß sie nicht. Ach, da spielt er auch ein doppeltes Spiel. Ja. Bist du sicher, dass er nur zu der geht oder hat er andere Sachen auch noch irgendwie am Laufen? Ich hoffe nur sie. Ich weiß es nicht. Mensch, Petra. Ich muss dir jetzt wirklich mal wirklich radikal den Kopf waschen. Das kannst du nicht mit dir machen lassen. Komm mir jetzt nicht an mit, ich lieb den. Aber das ist so. Ja, Mädchen. Entschuldige, wenn ich Mädchen zu dir sage, obwohl du 34 bist. Wenn der jetzt seit 2 Jahren sowas mit dir macht, muss jede Liebe der Welt angekratzt sein, erschüttert sein oder kaputt sein. Ich war vor ihm 7 Jahre alleine. Ist völlig wurscht. Ist völlig wurscht. Dann ist Alleinsein besser, als sich sowas anzutun. Aber er tut mir gut, wenn er da ist. Aber nur die paar Stunden, wo er da ist. Die vielen Stunden, wo er nicht da ist, tut er dir verdammt schlecht. Und du leidest darunter und deine Kinder. Du trägst ja nicht nur Verantwortung für dich, sondern eben auch für deine 3 Kinder. Du bist wirklich blind in diese Geschichte gerannt, glaube ich. Und hast Nein, so ganz blind bin ich da nicht reingelaufen. Da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, er hat mir von Anfang an gesagt, dass es diese Frau gibt. Hm. Und ich bin ganz, ganz ehrlich, ich habe ihn gesehen und habe gedacht so, wow, was für ein Mann, ja? Hat er dir denn damals in Aussicht gestellt, dass er das bald beenden würde? Ja, hat er. Aber er hat es nicht gemacht und er will es auch nicht machen. Oder? Ich weiß nicht, ob er es machen will, aber diese Aussicht stellt er mir heute noch da. Und ich hoffe immer noch, dass er das irgendwann beendet. Petra, das wird er nur dann beenden. Also wenn du ihm was wert bist. Und wenn er merkt, dass du es ehrlich meinst mit der Drohung der Trennung. Sonst ändert er nichts. Warum sollte er was ändern? Aber diese Drohung Trennung, die interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, ich kann dir sagen, warum. Weil der dich nicht ernst nimmt. Weil der denkt, ich kann das mit der, die Kleine habe ich um den Finger gewickelt, mit der kann ich das machen. Das denkt er. Ich habe 3 Wochen keinen Kontakt zu ihm gehabt. Gar keinen Kontakt. Hm. Und dann? Wie ging es dann wieder los? Ich habe mich gemeldet. Ja, siehst du. Da haben wir es doch. Das kann man nicht, das kann man sich nicht bieten lassen, Petra. Das muss dir dein Stolz verbieten, sowas. Was ist denn das für ein Kerl, wenn ich mir das mal gerade mal so vor Augen halte, der das mit seiner Freundin, wenn der wirklich dich mag und liebt und respektiert und ehrt und weiß ich was alles, dann macht man das doch nicht mit seiner Frau und Freundin. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich habe keine Ahnung. Ja, da solltest du dir vielleicht mal auch dir mal überlegen, bevor du 10-mal sagst, ja, ich liebe ihn aber doch. Ja, das tue ich ja. Das ist ja nicht der Herr gesagt. Das ist eine Tatsache. Der weiß, dass ich Weihnachten alleine bin. Mhm. Ja, meine Kinder gehen zu meiner Familie. Petra. Und er fährt trotzdem mit der anderen Frau weg. Furchtbar. Also furchtbar. Auch wenn du mir noch 10-mal sagst, du liebst den, dann sage ich dir, egal, dann lieb ihn halt, aber trenn dich von dem. Ja. Das ist so einfach gesagt. Ich weiß. Aber ich sag dir, über kurz oder lang oder auf weite Sicht wird es dir besser gehen, als mit dieser permanenten Demütigung zu leben. Der tritt dich doch platt auf den Boden. Der tritt auf deinen Stolz, der respektiert dich doch gar nicht. Nee, das tut er anscheinend gar nicht. Nee. Und das ist sehr traurig. Da wäre ich aber lieber alleine wieder und Single. Als so einen Kerl an der Backe zu haben. Mensch. Ja, das ist der Einzige, der mich noch versteht. Keine Ahnung. Ich bin 80 Kilometer weit weggezogen. Mit meiner Familie habe ich keinen Kontakt mehr. Mit meinen Freunden habe ich keinen Kontakt mehr. Er ist der einzige Mensch in meinem Leben. Du hast deinen Kindern das auch angetan und bist 80 Kilometer weggezogen. Ja. Das heißt, die mussten Schulwechsel, Kindergartenwechsel, was auch immer. Ja, alles. So, das hast du deinen Kindern angetan wegen diesem Kerl und der behandelt dich so? Wie lange wohnst du jetzt schon da, wo du jetzt wohnst? Seit einem halben Jahr. Mach's rückgängig. Ich kann nicht mehr zurück. Ich will auch gar nicht mehr zurück. Gut, das kann ich nicht beurteilen, Petra, aber du musst aus dieser Beziehung raus. Egal, was wir da jetzt noch reden, du musst da raus. Ich habe da auch keine andere Aussage. Und dass es schwer ist, weiß ich. Da kann dir auch kein Mensch auf der Welt bei helfen. Oder vielleicht doch. Sollen wir mal gucken, ob wir eine Beratungsstelle für dich finden? Dass du dir so ein bisschen Rückhalt vielleicht von außen holst. Sehr gerne. Ne? Wär nicht schlecht. Machen wir so. Okay. Meine liebe Petra, dann leg du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ich danke dir. Sehr gerne und alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Mensch, was die Menschen mit sich machen lassen, das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Und die armen Kinder. Hier ist Dieter. Dieter ist 34. Guten Morgen, Dieter. Ja, guten Morgen. Hallo, hallo Domian. Hallo, Dieter. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir ist das Problem, ich bin seit 7 Jahren verheiratet mit meiner Frau, also die Tanja. Noch sind wir verheiratet. Das Problem ist, dass ich ihr quasi ein bisschen hinterher gestalkt habe, quasi ihre SMS gelesen habe, weil ich mir ziemlich sicher war, dass sie mir fremdgegangen ist. Mhm. Gut, und deswegen, weil ich halt so misstrauisch war, hat sie sich jetzt erstmal quasi, ist sie ausgezogen, zu ihrer Mutter gezogen, hat dann einen Scheidungsanwalt, der auch eigentlich ein guter Freund von mir ist quasi, durch ihn mir jetzt die Scheidungspapiere geschickt. Mhm. Und ich bin einfach körperlich und psychisch komplett am Ende. Ich habe jetzt auch die schriftliche Kündigung von der Arbeit bekommen, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Aber da musst du es ja auch heftig getrieben haben mit deiner Frau, dass sie so radikale Schritte einleitet. Ja, mehr oder weniger vielleicht schon. Ich bin, es ist halt wirklich eskaliert irgendwann. Also wir haben uns halt wirklich, also soll ich mal erzählen, wie das eigentlich losgegangen ist? Ja. Und zwar hat sie einen Arbeitskollegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Namen nennen soll. Nein, den muss man nicht nennen. Okay, ein Arbeitskollege von ihr, mit dem hat sie sich des Öfteren getroffen. Mhm. Sie hat mir damals auch immer gesagt, dass sie zum Beispiel immer sich mit ihrer besten Freundin trifft oder auf einem Mädelsabend ist und war im Endeffekt dann halt immer mit ihm. Mhm. Das habe ich dann aber wirklich halt erst später rausbekommen, erst ein paar Wochen später, nachdem das dann wirklich schon... Also meinst du, dass mit dem Typ was gelaufen ist? Das definitiv. Das habe ich in der SMS dann auch so gelesen, von wegen, dass sie ihn vermisst und dass der Sex auch wirklich gut war und solche Sprüche, wirklich sowas. Aber das, da drin aber das heißt ja schon, dass jetzt wie auch immer, gut, sie hat das heimlich gemacht, das ist der falsche Weg, gebe ich dir recht, aber das heißt ja, dass die Ehe da schon nicht mehr in Ordnung war. Das stimmt, ja. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich halt, weil ich jetzt zwei Jobs habe, vielleicht weniger Zeit für sie hatte und ich sie auch wirklich vernachlässigt habe. Aber es kann doch sein, dass wirklich jetzt, egal was da jetzt alles passiert ist, was du wahrscheinlich mir gar nicht im Detail so erzählen kannst alles, die Verbindung zerstört ist. Kann man das sagen? Ja, schon. Die Verbindung ist zerstört und sie will die Scheidung. Sie hat sogar die Scheidungspapiere eingereicht. Genau, das heißt, und das war noch durch einen Freund, das ist eigentlich ein Freund von mir gewesen, die Scheidung. Das ist natürlich eine üblen Geschmack. Das System ist einfach komplett wirklich hintergangen und alles und ich kann einfach nicht mehr, sehe keinen Ausweg mehr. Und Was willst du denn? Ich bin ehrlich gesagt, ich bin am Ende. Ich bin also jetzt auch, nachdem ich jetzt auch noch die Kündigungspapiere bekommen habe, ich nehme nur noch Beruhigungsmittel. Ich bin wirklich komplett am Ende. Ich weiß einfach, ich sehe keinen Ausweg mehr, Domian. Mhm. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen kann. Aber nochmal die Frage, was willst du? Was wünschst du? Ich will einfach, dass alles ist wie früher. Ich will mit meiner Frau zusammen sein. Ich weiß nicht, ob Tanja, ich denke nicht, dass sie jetzt gerade zuschaut, aber ich will einfach, dass sie weiß, dass ich ihr auch das verzeihen würde. Es liegt vielleicht daran, dass ich auch wirklich wenig Zeit hatte für sie und Dieter, ich unterbreche dich, weil ich glaube, das sind vergebene Mühen, die du ja gerade machst. Ja. Ich glaube, das hört sich so an, als ist die Sache vorbei und du darfst dich da nicht in irgendwelche Fantasien hineinsteigern, wäre es doch mal so wieder so wie früher, sondern eigentlich muss deine Aufgabe sein, dass du das akzeptierst, wie es jetzt ist, wenn es auch noch so schwer ist. Ich kann das einfach nicht so, ich hatte immer schon diese ganzen Verlustängste, ich kann das einfach nicht, ich bin wirklich. Das klingt wirklich leichter gesagt als getan. Ich weiß einfach nicht, wie ich, wieder zurück zum Leben finden soll. Ich verstehe. Wenn du das nicht allein schaffst, es gibt ja Menschen, die auch die Energie nicht haben nach so einer Katastrophe. Und das ist ja eine Katastrophe. Ja. Dann musst du dir von außen professionelle Hilfe suchen. Aber du darfst nicht diesen Weg gehen, dass du jetzt wieder anfängst, bei ihr zu betteln, komm doch wieder. So funktioniert das. Nee, so will ich das ja gar nicht. So mische ich das auch gar nicht, dass ich sie wirklich anflehe. Ich will einfach nur, dass sie das irgendwie selbst einsieht, dass das vielleicht irgendwie noch Hoffnung gibt zwischen uns beiden. Weil, ja, ich meine, sie waren 7 Jahre verheiratet. Ich kenne sie seit 15 Jahren. Aber du versuchst doch wieder nach Rücken zurückzugehen. Und ich glaube, sie will nicht mehr zurückgehen. Das ist gegessen, das Ganze. Ja. Mir ist das völlig klar, wenn man 7 Jahre verheiratet war und wenn man so ein, dass das extrem schwer ist. Ja. Such dir professionelle Hilfe. Wir können ja gleich noch ein bisschen behilflich sein dabei. Ja. Aber ihr habt auch gar keinen Kontakt mehr im Moment, ne? Ich habe sie das letzte Mal vor fast 2 Monaten gesehen. Sie ist halt seit 3 Monaten ausgezogen. Sie hat sich ja immer irgendwelche Sachen halt wieder von der Wohnung geholt und das letzte Mal habe ich, wie gesagt, vor fast 2 Monaten gesehen und da hat sie mir wirklich nicht mal Hallo und Tschüss gesagt. Sie ist quasi in die Wohnung reingekommen, ich habe versucht, sie anzusprechen, die hat mich noch nicht mal wirklich angeguckt und ist quasi direkt ins Zimmer, hat sich die Sachen genommen und quasi mich wirklich blockiert, hat die Sachen gepackt und ist dann wieder rausgerannt und ohne mir wirklich noch nicht, die hat mir noch nicht mal in die Augen geschaut. Und ich verstehe das nicht, weil kurz bevor das wirklich so weit kam, Dieter, das sagt so viel aus, finde ich. Das sagt alles aus. Aber ich habe doch nichts getan. Du hast so wahrscheinlich ganz... Nein, es ist doch jetzt auch egal, was und wie. Sie will nicht mehr. Dieter, wir machen mal Folgendes, Dieter. Du legst mal bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Hilfe und du brauchst einfach eine Unterstützung. Okay? Okay, das finde ich sehr lieb. Danke, Domian. Wir melden uns gleich mal. Danke schön, Domian. Danke. So, ihr Lieben, das Jahr geht vorbei. Ihr seht, es schneit bei uns. Ich bedanke mich bei euch für eure Treue und dass ihr uns das ganze Jahr begleitet habt. Und wünsche euch natürlich ein sehr, sehr, sehr schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sind wieder da in der Nacht vom 7.1. auf den 8.1. Und darauf freuen wir uns sehr. Ich bin ganz gerührt von der schönen Musik. Und von dem Schnee. Ich bin ja so ein Schneefreund. Ihr Lieben, alles Gute, schöne Weihnachten und bis nächstes Jahr. Macht's gut. Tschüss.